Kennen Sie eigentlich den Satz, in Richters Ofen wachsen junge Palmen? Es ist keine Geheimsprache, sondern eine großartige Eselsbrücke, um, Sie werden es nicht erraten, sich die Fastensonntage zu merken, die in der Passionszeit, also von Aschermittwoch bis Ostersonntag, auf uns zukommen werden. Begleiten Sie mich nun in einem Schnelldurchgang durch die vor uns liegende Passionszeit, die auch eine österliche Bußzeit ist. In Richters Ofen wachsen junge Palmen. In steht bei dieser Eselsbrücke für den ersten Sonntag der 40 Werktage dauernden Fasten- bzw. Passionszeit. Dieser Sonntag heißt Invocavit. Die geheimnisvoll klingenden lateinischen Namen der Fastensonntage sind dem Anfang des Psalms entnommen, der an dem betreffenden Sonntag im Gottesdienst vorgelesen wird. Invocavit bezieht sich auf das Psalmwort »Er ruft mich an«, darum will ich ihn erhören, spricht der Herr. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Das Evangelium an dem ersten Passionssonntag, das zugleich Predigttext ist, zeigt den fastenden Jesus, der nach 40 Tagen in der Wüste, dem biblischen Zeitraum der Vorbereitung auf Großes, vom Teufel versucht wird. Der Gemeinde soll der Begriff Versuchung auf dem Hintergrund der Sehnsucht nach Leben verdeutlicht werden. Im Durst nach Leben verbirgt sich die Sehnsucht nach Gott. Wer sich durch diese Sehnsucht nicht zu Gott führen lässt, sondern sie mit anderem betäubt, der erliegt der Versuchung. Die Gemeinde dankt Gott, dass sie durch Jesus einen hohen Priester haben, der ohne Sünde durch sein Opfer für uns die Erlösung gewirkt hat. Nur im Blick auf diesen hohen Priester können wir, die wir immer die Macht der Versuchung erfahren und ihr unterlegen, getrost leben. In Richters Ofen wachsen junge Palmen. Richters steht für den zweiten Sonntag in der Fastenzeit, der Reminiscere heißt. Am Sonntag Reminiscere hören wir das Gleichnis von den bösen Weingärtnern und denken daran, wie wenig die Menschheit die Ansprüche Gottes auf sein Eigentum, seine Schöpfung respektiert. Das Kommen Jesu lässt die Menschen unverständlich reagieren und wie Feinde Gottes handeln. Auch wir sind oft nicht bereit, Gott in dieser Welt Raum zu geben. Allein durch den Glauben, der uns die Zuversicht gibt, dass Gott sich uns in bedingungsloser Liebe zuwendet, können wir einen Neuanfang wagen. In Richters Ofen wachsen junge Palmen. Nun sind wir bei dem Ofen angelangt, der für den dritten Passionssonntag steht. Oculi heißt er. Auch Nicht-Lateiner merken schnell, dass dieser Sonntag etwas mit einem Okular, also mit dem Sehen zu tun hat. Der Vers aus dem Eingangspsalm lautet denn auch, »Deine Augen sehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.« In diesem Thema klingt alles mit, was zum Thema Nachfolge von Bedeutung ist. Der Sonntag Oculi steht im Mittelpunkt der Fastenzeit und als solcher sollte er auch begangen werden. An diesem Sonntag kann man nicht nur über den Verzicht in der Passionszeit nachdenken, der Sonntag lädt auch dazu ein, das Leben und Sterben Jesu, wodurch wir gerecht werden, vorab zu erahnen. Denn dadurch ist ja auch unser Versuch, an diesem Leiden durch Verzicht auf etwas Liebgewonnenes teilzuhaben, ohne Verpflichtung möglich. Der geleistete Verzicht erfolgt aus freien Stücken und bringt uns kein Gewinn bei Gott, aber für uns selbst. Am Sonntag Oculi hören wir aber auch, dass die Nachfolge Jesu Verzicht auf Reichtümer bedeutet, deren Gebrauch uns so selbstverständlich ist. Nachfolge bedeutet auch Einsamkeit, wenn das Wort, das wir befolgen, uns zwingt, gegen den Strom zu schwimmen. Das Opfer Christi aber macht es uns leicht, auch diese Bürden der Nachfolge zu tragen. In Richters Ofen wachsen junge Palmen. Hier haut es mal ausnahmsweise mit der Eselsbrücke nicht hin. Wachsen steht für den vierten Fastensonntag mit der Bezeichnung Letare. Das passende Bibelwort steht in Psalm 15. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die ihr hier über sie traurig gewesen seid. Der Sonntag Letare steht in der Mitte der Fastenzeit und wird deshalb auch Mittelfasten genannt. Ein anderer Name für den Sonntag aufgrund des Evangeliums von der Brotvermehrung ist Brotsonntag. In der römischen Kirche wird der Sonntag auch Rosensonntag bezeichnet, weil an ihm der Papst eine goldene Rose weiht, die angesehenen Persönlichkeiten oder Institutionen, die sich um die römische Kirche verdient gemacht hatten, überreicht wurde. Damit gewinnt die Fastenzeit nun einen gewissen fröhlichen Charakter, obgleich wir natürlich weiterhin betrübt sind darüber, dass ein solches Opfer um unsertwillen nötig ist. Dass Gott es aber aus freien Stücken gibt, um uns zu erlösen, ist die große Freude des Evangeliums, das auch in der Fastenzeit durchträgt. In Richters Ofen wachsen junge Palmen. Junge steht für Judika, dem fünften Passionssonntag, und leitet sich von Beginn des Psalms 43 ab. Richte mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Volk und rette mich von den falschen und bösen Leuten. Nach dem Sonntag Letare, an dem die Hingabe Jesu bedacht wurde, betont nun der Sonntag Judika den Gehorsam Christi genauso wie unseren Gehorsam. Es geht also um unsere Antwort auf Gottes Handeln und Gebot. Wenn die Gnade Gottes nicht angenommen wird, kann sie nicht wirken. Es ist also die Freiheit der Selbstentscheidung, von Gott geschenkt, die uns durch das Verderben bringen kann. Die Texte zeigen uns, wie Gehorsam immer auch zum Segen führt. Auf dem Weg zum Kreuz erkennen wir den Gehorsam, mit dem Jesus alle Schmach, die ihm zugefügt wurde, geduldig getragen hat. Wir erfahren immer wieder, dass wir zu einem solchen Gehorsam nicht fähig sind und sind dankbar, dass Jesus Christus durch seinen Gehorsam unser aller Heil bewirkt hat. In Richters Ofen wachsen junge Palmen. Palmen steht natürlich für den letzten Passionssonntag, mit dem die heilige Woche beginnt. Palmarum. Psalm 69. Der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Der Name des Sonntags Palmarum leitet sich ab von dem Brauch, den König oder Feldherrn bei seinem Einzug in die Stadt mit Palmzweigen schwingend und jubelnd zu begrüßen. Am Sonntag Palmarum hört die Gemeinde die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Er wurde von der Menge jubelnd begrüßt, sie schwangen Palmzweige und sangen ihm Psalmen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Sohn Gottes noch als König gefeiert. Wenig später wenden sich alle von ihm, selbst seine Jünger. Das Thema stellt die Gemeinde vor die Frage, wie wir diesen König heute empfangen. Wenden wir uns auch von ihm wieder ab, sobald die Stimmung der Menge umschlägt? Ist unsere Begeisterung nur eine Eintagsfliege? Sind wir treu? Können wir treuer sein als die Jünger? Und nun sind wir schon am Ende unserer kleinen Reise durch die Passionssonntage im Kirchenjahr. Wenn Sie mit der ersten Eselsbrücke in Richters Ofen wachsen junge Palmen Probleme haben, wenn Sie nicht alle Namen auf die Reihe bekommen, biete ich Ihnen als Alternative eine zweite Eselsbrücke an. Bei ihr kann sogar jedes Wort übertragen werden. Dazu hat sie noch Verkündigungscharakter. Sie lautet: In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. Wieder einmal eine gute Erinnerung an die Passionssonntage mit den Namen Invocavit, Reminiscere, Oculi, Letare, Judica und Palmarum. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich in der vor uns liegenden Passionszeit an diesen beiden Eselsbrücken entlanghangeln, diese wertvolle Zeit im Kirchenjahr sinnvoll nutzen, um sich dann in der Osternacht voller Dankbarkeit und Überzeugung mit dem Ostergruß grüßen. Der Herr ist auferstanden.